reden. Einfach reden. Naja, natürlich. Sicher haben Sie doch einen Kassettenrekorder. Na klar doch, Doktor. Ich bin schließlich die rechte Hand des zweitwichtigsten Mannes des bedeutendsten Bekleidungshauses in der größten Stadt Nordbadens. Ich hoffe, Sie hören sich das dann irgendwann an, Doktor. Oder ist es so, dass man bei Ihrer Therapie nur redet und redet und redet? Sozusagen ins Nichts. Sie sagen, ich soll mich freisprechen. Aber wovon denn? Bisher habe ich doch alles ganz ordentlich gemacht. Ich habe meine Kinder allein großgekriegt. Ich habe sie sogar mit zusammengebissenen Zähnen von mir weggestemmt. Damit es gar nicht erst anfängt mit diesen blödsinnigen Bindungen, mit diesem ganzen Herzschmerz-Seelenscheiß, mit diesem ganzen, dem kann ich nicht wehtun und die darf ich nicht enttäuschen. Meine Kinder... Meine Kinder waren von vornherein nur auf sich gestellt. Sie brauchten nur, sich selbst im Auge zu behalten. Deshalb geht's ihnen noch gut. Aber auch ich, Doktor, beginne mich glänzend zu fühlen. Das muss Ihr Vorschlag gewesen sein, endlich mal den Mund aufzumachen. Und sei es nur so, ganz heimlich. Selbst wenn man sozusagen in aller Stille schreit, ist da was dran. Tja. Eben saß ich noch ganz klein und mickrig in Ihrem Sprechzimmer. Und jetzt bin ich bereits drauf und dran, alles zu ändern. Was eigentlich? Ich meine, mir geht's doch gut. Ich bin Substitutin, mir geht's gut, mir geht's großartig. Das Einzige, was mich skeptisch stimmt, ist die Behauptung, dass mit 40 das Leben erst richtig losgeht. Ich war nämlich offen gesagt der Meinung, dass man sich mit 40 so allgemein kritischen Gedanken hingeben könnte oder sich dem Ziehen im rechten Unterarm und der Verkrampfung in den Nackenmuskeln, den unterschiedlichen Verdauungserfolgen, sowas mehr zwanglos Menschlichem widmen dürfte. Aber nein, man verlangt von mir, dass ich das Leben genieße. Dass ich mich strahlend in meinem Leben umsehe, wie diese Frau, die das richtige Putzmittel gefunden hat und sich endlich in ihrer Küche spiegeln kann. Alle Geburtstage wieder stehen sie mit ihren Gläsern um mich rum, umzingeln mich blitzartig mit ihren herzlichen Gesichtsausdrücken und rufen wie aus einem Munde, Uschi, jetzt geht's doch erst richtig los. Dabei wünschte ich wirklich, es wäre Spätherbst und Nebelschwaden würden übers Land ziehen und Weihnachten stünde vor der Tür. Ich hätte nicht mal was gegen eine Katastrophe. Keine kleine, sondern schon eine richtige Gesamtkatastrophe. Wie ein endloser Schneefall. So dass das ganze Wachstumsgetriebe einfach stecken bleibt. Einfriert. Ja. Gut, ich habe Migräne. Ich habe ziemlich häufig Migräne und ich habe auch recht oft Magenschmerzen und ich leide, wie man so schön sagt, ja, ich leide dann und wann unter Schlafstörungen. Ich kann einfach nicht wieder einschlafen, wenn ich nachts zufällig aufgewacht bin. Ja, ich wache zufällig auf. Oder ich wache meinetwegen auf, weil die ganze verdammte Nacht blödsinnige Leute in ihren Autos hin und her fahren. Ich wache auf, weil es überhaupt nie ruhig in dieser verkorksten Welt wird. Aber ich wache nicht auf, weil ich, wie Sie, Herr Doktor, mir weismachen wollen, mit meinem Leben nicht zufrieden bin. Warum soll ich denn mit meinem Leben nicht zufrieden sein? Und außerdem, Frauen haben eben solche Leben. Als Frau steigt man eben nicht auf den Mount Everest. Gut, es ist mal eine raufgeklettert, aber normalerweise tut man das nicht und man segelt auch nicht in der Weltgeschichte rum. Und man lässt sich nicht den Wind um die Nase wehen, bevor man so etwas Biederes tut wie heiraten und Kinder großziehen. Man tut es gleich, man tut es sofort. Sobald man einen Mann gefunden hat, der auch nur einigermaßen vielversprechend erscheint, möglichst natürlich einen, der studiert hat, einen mit guten, wenn nicht gar hervorragenden Berufsaussichten, versucht man, ihn für sich zu gewinnen und am besten nagelt man ihn gleich fest durch eine prompte Schwangerschaft. Man imponiert ihm durch eine knackige Jungfräulichkeit und lässt die Schwangerschaft sozusagen auf dem Fuß folgen. Er wird platt sein, gerührt und schon ist er im Netz. Ich will jetzt nicht klagen, Doktor. Obwohl Sie mir gesagt haben, ich soll mir mein Elend vor Augen führen. Ich soll es laut vor mich hinsagen, möglichst auf eine Kassette sprechen, damit ich es mir immer wieder anhören kann. Damit ich es vielleicht an meine nächsten Bekannten und Verwandten schicke. Mit den besten Grüßen ein paar offene Worte von Uschi. Zum Beispiel an meine lieben Eltern. Die auch so furchtbar viel wieder nicht dafür können. Sie wollten, dass ich es besser habe, diese uralte Geschichte. Dadurch, dass alle Eltern seit Jahrhunderten schon immer wollen, dass ihre Kinder es besser haben als sie, nähert sich die Welt unaufhörlich ihrem Höhepunkt. Und in nicht absehbarer Zeit wird es sicher endlich allen, aber wirklich allen Menschen so unwahrscheinlich gut gehen, dass der Welt nichts anderes übrig bleibt, als zu platzen. Denn wohin mit all dem Glück? Und vor allem, woher? Ich meine, man könnte ja einen Vorschlag machen, man könnte ja allen Eltern einen Vorschlag machen, man könnte sagen, Kinder, beziehungsweise eben Eltern, hört mal her, lass das doch mal mit dem besser gehen. Liebt doch lieber mal. Aber okay, ich will mich ja nicht aufregen. Ich sollte gelassen sagen, liebe Eltern, ich habe ganz ehrlich gesagt euch zuliebe damals diesen promovierten Volkswirt geheiratet. Ich wollte euch eine Freude machen. Ich höre doch fast noch den Jubel, der durch die Wohnung schwappte, durch unsere Sozialwohnung brauste, als ich diesen Vollakademiker aus bester Familie angeschleppt brachte. Wie ließt ihr uns hochleben? Wie zaubertet ihr aus Lachsschnitzeln und Camembert ein Fest? Wie mussten wir uns auf der Couch immer noch enger aneinander schmiegen, damit ihr unser Glück auf 1000 Fotos festhalten konntet? Nein, ich konnte euch nicht wehtun. Ich konnte es mir nicht anders überlegen. Ich habe ihn für euch genommen, diesen wunderbaren Erfolgsmenschen, der uns endlich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch in die Sonne der oberen 10.000 katapultieren sollte. Ich weiß noch, wie ich da saß, beim Pfarrer. Mir war unentwegt übel, diese ersten Schwangerschaftsmonate. Diese ungetrübten Vormittage des jungen Glücks, die man würgend vor der Kloschüssel verbringt. Ach, mir war ehrlich zum Kotzen, liebe Eltern. Und dann sagte der Pfarrer, was für einen Bibelspruch hätten Sie denn gern als Motto für Ihre Ehe? Und dann sagte ich, du sollst Vater und Mutter lieben. Ach, das ist kein Bibelspruch, mein Kind. Es ist ein Gebot. Und es lautet natürlich korrekt, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich habe mir immer eingebildet, es heißt lieben, es heißt ehren. Ich will hier weg. Ich will raus hier. Ich will jemanden, der das Kind aus mir rausmacht. Ich ersticke an dem Kind. Ich will keinen Vollakademiker aus guter Familie, der meine Hand schweißig knetet. Ich will bitteschön in einem armseligen, möblierten Zimmer irgendeiner untergeordneten Tätigkeit nachgehen und meinetwegen allabendlich dasitzen und Vater und Mutter ehren. Das macht mir dann nichts. Ich weiß nicht, liebe Eltern, ob ich das wirklich so gesagt habe. Ich weiß nur, dass ihr mir häufig Tee gekocht habt, dass ihr mich umgurt und umsummt habt vor lauter Verständnis für meine jugendliche Erregung. Ich weiß, dass ihr mir die Teetasse an die Lippen gedrückt habt. Ich weiß nicht, ob es der Tee war oder eure großen warmen Hände oder eure ernsten Gesichter oder dieses Wickeln in Wolldecken, aber ich weiß, ihr habt mich beruhigt. Meine armen kleinen Eltern zu hassen, das ist gar keine Kunst. Seit ihrem großen Vorreiter, Doktor, ihrem gloriosen Herrn Freud, Machen wir uns alle ganz nervös vor lauter Ödipus und Kastrations und was weiß ich nicht für Komplexen. Nur wen ist es leichter, von Grund auf zu verabscheuen, als jemand, den man mal ungeheuer geliebt hat und der einen zwangsläufig vor lauter eigener Strampelei enttäuschen musste? Ihr Arrivierten! An euch muss ich mich wenden. Ihr Jacobis. Nicht nur mein Boss heißt Jacobi, lieber Doktor. Um mich herum wimmelt es von Jacobis, die mich nach oben locken und unten halten. In dieser ausgeklügelten Wohlstand und Erfolg für alle Welt könnt ihr zwar Millionen durch Kreditzinsen an eure Fließbänder ketten und mit faulem Zauber vom Eigenheim im Grünen unter Tage halten, aber einige werden euch beim Wort nehmen. Werden sich holen, was zynisch versprochen wird. Werden sich nicht mit einem Charterflug ins überfüllte Ferienparadies beschwichtigen lassen. Nicht glauben, dass eine unerschwingliche Automarke einem mehr Freude beschert. Und gar wirkliche Achtung. Nein. Einige werden sagen, danke für den Rat, dass Kaufen billiger ist als Mieten. Danke für Champagner, der meinen guten Geschmack verrät. Danke, danke, danke. Ich will keinen flüchtigen Blick auf eure Sonnenterrasse, auf eure Biedermeier-Sekretäre, auf eure schicken, strahlenden, reitenden Kinder. Ich will... Da bin ich ja ganz schön aus mir rausgegangen. Da kann der Doktor zufrieden mit mir sein. Da habe ich doch knallhart gesagt, was los ist. Auf Jacobis Platz will ich. Da wäre ich nicht allein, heute Abend. Vielleicht wäre ich auf einer Party. Mit vielen Leuten. Ich will keinen flüchtigen Blick auf eure Sonnenterrasse, auf eure Biedermeier-Sekretäre, auf eure schicken, strahlenden, reitenden Kinder. Ich will... Auf deinen Platz will ich, Hans C. Jacobi. Lange genug habe ich mich zurückgehalten, aus lauter Dankbarkeit. Weil du der Einzige gewesen bist, der wenigstens mal gefragt hat, wie kommen Sie eigentlich hierher? Das hat dich natürlich überhaupt nicht interessiert. Aber du hast zumindest gemerkt, dass ich eine bin, die man fast mit deiner Eva Maria, dieser zierlichen, exquisiten, elfenbeinernen Gattin, in einem Atem nennen könnte. Du hast mir durchaus zugetraut, dass auch ich einen derart würdigen Platz an der Seite eines Mannes auszufüllen in der Lage wäre. Wie kommen Sie eigentlich hierher? Gar nicht so dumm, gar nicht so hässlich, gar nicht so ungeschickt. Wie konnte es passieren, dass Sie, eine hübsche, wohlgestaltete Frau mit zwei Kindern, nicht in Winkelbungalow-Behaglichkeit Frieden und Erfüllung finden? Ja, das ist eine lange Geschichte, Herr H.C. Jacobi, aber wie wäre es, wenn ich Ihnen wenigstens eine Kurzfassung gebe? Ach, keine Zeit, natürlich. Bei Gelegenheit, oh gern. Irgendwann sicher. Alles klar, sobald... Wenn erst mal... Jacobi, du hast nicht mal meine Geschichte gehört. Hoffentlich gibt dir der Doktor diese Kassette, damit du wenigstens weißt, warum ich zugeschlagen habe. Lasst mich doch mal über meinen Vollakademiker herziehen. Lasst mich doch mal sagen, dass er einfach die Lust an uns verloren hat. An diesem albernen Familienspiel. Gut, vielleicht hat es nicht gereicht, dass ich ihn nur meinen Eltern zuliebe genommen habe. Vielleicht war ich eine zu quengelige, lahme Liebhaberin. Okay. Vielleicht hat sie noch nicht so überzeugt, dass ich nur in der Lage war, Töchtern das Leben zu schenken. Ist ja möglich. Welcher Mann denkt schon daran, dass seine eigenen kostbaren Lenden dafür verantwortlich zu machen sind? Was weiß ich, was er wirklich wollte, dieser Hans Herbert. Ich nehme ihm auch nicht ab, dass er es ernst meint mit der Weltveränderung. Ich halte sein politisches Marionettentheater für eine verdammte Schnapsidee. Aber er hat sie gehabt. Ich beneide ihn. Ich würde nie auf die Idee kommen, nie zu sagen, ich kann mich nicht mehr um euch kümmern, Kinder. Ihr müsst jetzt sehen, wo ihr bleibt. Die Welt ist in einem so verheerenden Zustand und muss dringend, und zwar durch mich und mein Marionettentheater, verbessert werden. Weint nicht, klagt nicht. Ihr werdet überleben. Schließlich seid ihr von meinem unerschütterlichen, wissenden Geist geprägt und eure Mutter wird's schon deichseln. Klar, mein Hans Herbert, ich sehe dich richtig, wie du rundlich, lächelnd, gütig, bärtig, mit dem Gas der großen Selbstüberschätzung gefüllt, nur noch an einem dünnen Fädchen Bürgerlichkeit hängst. Und wie es mir peinlich ist, so verdammt bieder daran festzuhalten. Ich sehe dich über unseren Köpfen ungeduldig vor der blauen Unendlichkeit hüpfen. Wir mit unserer weiblichen Bodenständigkeit nur das nächste Mittagessen im Sinn. Und wie ich mich Fantasie und Weltsicht beuge, wehe dem Weibe, das Sokrates, Lenin oder wer immer du sein wirst, stoppt. Und schon entschwebst du. Während ich, Frau, plump und rechthaberisch, einfallslos und artig die gemeinsamen Kinder auf dem Buckel schleppe, die eingebrockte Suppe brav löffle und ich gestehe, Hans Herbert, wenn du die Kassette hören solltest, was ich nicht glaube, was ich zu sagen habe, ist dir immer ungeheuer banal vorgekommen. Gut, aber wenn du sie hören solltest, dann höre folgendes Geständnis. Ich hätte gern die ewige Dankbarkeit und Hingabe meiner Kinder. Und ich wünschte, dass sie dich im gleichen Maße, wie sie mich verehren, verachten. Ich wäre gern ganz sicher, dass sie diesen flüchtigen Vater, diesen entspannten, braungebrannten, weitgereisten Egoisten, diesen lachenden Nichtsnutz, nicht heimlich mehr lieben als mich. Was soll das bringen, Doktor? Wenn ich das alles auf Band spreche, ich werde nur böse dabei. Ich kriege eine ungeheure Wut. Und immer wieder gegen die Falschen. Denn was wollte der Jacobi, den ich geheiratet hatte, anderes als kein Jacobi mehr zu sein? Und was wollte ich? Dazugehören. Und was wollte ich? Dazugehören. Und was wollte ich? Dazugehören. Dazugehören. Nach all der jungfräulichen Ziererei, den missverstandenen Geboten, dem peinlichen Hochzeitsnachtzinnober, dem Knien vor der Kloschüssel, dem Aufquellen mit seinem Samen, im ganzen mittelalterlichen Grausen des Kindergebärens befinde ich mich wieder in einer Sozialwohnung, lieber Doktor. Und ich frage mich, warum? Gut, ich bin keine richtig umwerfende Liebhaberin gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass die richtigen Jacobi-Gattinnen, diese glänzenden Tennisspielerinnen und brillanten Golfpartnerinnen, diese von Jugend auf sportlich trainierten, erlesen, gekleideten weiblichen Wesen mit einer tollen Allgemeinbildung, diese höheren Töchter graumelierter Väter und katzenhaft wendiger Perlenmütter, Perlenkettenmütter, auch die ausgefallensten Liebesspiele souverän meistern. Wie sonst wäre es möglich, dass so viele Männer so gern über Leichen gehen? Wenn sie nicht wüssten, zu Hause auf der italienischen Ledercouch regelt sich schon die Gattin voll neuer erotischer Einfälle, die dann den Abend und die Nacht orientalisch verzaubern werden. Also gut, das war nicht mein Fall. Schon die erste Nacht war schwach. Ich weiß noch genau, dass ich neben diesem neu gewonnenen und von meinen Eltern so ungeheuer herzlich umhegten und umpflegten Vollakademiker ihrer Liebe herlief und dachte, es wäre gut, es einfach zu verschwinden. Aber wie? Wohin? Vielleicht hätte ich mein Postsparbuch mitnehmen sollen. Man sollte sein Postsparbuch immer bei sich tragen, um stets noch rechtzeitig untertauchen zu können. In Romanen scheint das nie ein Problem zu sein. Da gehen die Leute einfach die Straße runter, haben das Gefühl, dass das alles nicht so richtig ist und im nächsten Kapitel sitzen sie schon in einem Kibbutz und fangen völlig neu an. Haben wichtige und auch fröhliche Menschen um sich. Ja, und wissen, wo es lang geht. Ich bin ein Mensch, der die Straße runtergeht, das Gefühl hat, dass alles nicht so richtig ist und mein Kapitel endet und endet nicht. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen, Doktor. Ich meine, es muss nicht unbedingt ein Kibbutz sein. Wenn ich es mir recht überlege, ist die ganze Kibbutzgeschichte auch irgendwie vorbei. Ich möchte ganz einfach hierbleiben, aber vorankommen. Oder eben nicht vorankommen, aber dann wenigstens die Liebe meines Lebens finden. Sagen Sie nicht, dass ich nichts dafür tue, Doktor. Ich tanze, wo ich nur so was Ähnliches wie einen Rhythmus ausmachen kann. Sobald mich jemand auffordert, springe ich schon auf und werfe mich in die wildesten Figuren. Ich ziere mich nicht und ich habe mich keineswegs festgelegt auf Männer, die mich an Cary Grant erinnern. Ob blond, ob braun, ich bin zumindest bereit, mich mit ihnen zu unterhalten. Und ich wähle jede mir auf dem Bierdeckel gekritzelte Telefonnummer. Ich melde mich tatsächlich. Wenn wir diese ganze, wir melden uns, wir hören voneinander, wir telefonieren Geschichte hinter uns haben. Ich gebe dem Schicksal 1000 Chancen. Und ich lasse mir auch meine sogenannten unnatürlichen Lieben nicht mehr vermiesen. Ich renne in jedes Schwulenlokal. Sie brauchen mir nur zu sagen, wo eins ist. Schon bin ich noch heute Abend dort. Wenn du das jetzt anhörst, Hans Herbert, wenn du derjenige bist, dem der Doktor diese Kassette vorspielt, dann sage ich dir hiermit, ich sehe es ein. Ich war nichts. In der ersten Nacht habe ich unentwegt gedacht, war am Ende dieses dämliche Kapitel nicht. Warum ist alles so banal? Selbst die Brutalität des Ganzen, warum ist es nicht wenigstens wirklich blutrünstig und gemein? Warum immer noch diese lächelnde Höflichkeit bis zuletzt? Warum dieses Licht ausknipsen? Warum dieses Psst, man könnte uns hören? Warum hinterher dieses beklemmende, hastige Auswaschen der Laken? Warum habe ich dir damals nicht... Ich hätte schon Ideen gehabt, dich auch zu verletzen. Wenn ich diesen momentanen Hass zu einem ewig schlingernden Vorwurf und einer schließlich ganz unberechtigten Abneigung gegen deinen Körper werden zu lassen. Und hättest du deinen... dem Ding nicht so viel Bedeutung beigemessen. Vielleicht hätte ich es einfach hängen, liegen oder auch stehen lassen und akzeptiert, wie die Warze an der Backe meiner geliebten Oma. Ich meine, wenn ich es mir jetzt so hier vorstelle, vielleicht hätte ich es sogar mit der Zeit richtig lieb gewinnen können. Also diese Bedeutung hielt mich zurück. Wo ich nur konnte, habe ich es verachtet. Lampen ausgeknipst, um es nicht sehen zu müssen. Decken drüber geschmissen. Und diskret Pyjamahosen rübergereicht. Es tut mir so leid, Hans Herbert. Wir haben es einfach falsch gemacht. Du hast dich sicher genauso einsam gefühlt wie ich. Aber wir waren immer so höflich zueinander. Erst viel später ist dir die Idee mit der Weltverbesserung gekommen. Glücklich der, der es schafft, ein Auge fürs Große zu kriegen. Er darf nämlich ab sofort das Kleine aus den Augen verlieren. Wer die Welt verändern will, und niemand zweifelt daran, dass da einiges zu verändern dringend nötig ist, wer also zugreifen will im Dienste der guten Sache, braucht sich ab sofort keine Gedanken mehr, um so etwas Unwichtiges wie die eigenen Kinder zu machen. Wie bitter ich werde, Doktor. Doktor, morgen schon werde ich losgehen und Jacobi aufs Kreuz legen. Die große Liebe ist nicht mehr drin, also will ich wenigstens Erfolg. Will ein anständiges Auto, eine ruhige Wohnung, Möbel mit Stil und Kleider, mit denen ich mich sehen lassen kann. Worauf warte ich eigentlich noch? Ich kann Jacobi nicht ewig dankbar sein, weil er mich in den ersten Tagen im Bekleidungshaus Körner nicht wie eine ungelernte Verkäuferin, sondern wie seinesgleichen behandelt hat. Die Einladung zum Tee damals war rührend, auch dieses »Wie ist es nur möglich?« wunderschön, menschlich, sensibel. Aber es hat weder dich, Jacobi, noch deine sanfte Gattin wirklich interessiert, wie man so aus der Bahn gerät. Und eure lieben Kinder erst, lässig und locker kommen sie ins Zimmer, lassen sich an den gedeckten Tisch fallen, greifen sich die größten Stücke, schieben sie sich nur ein bisschen lustlos zwischen die blendenden Zähne, bemerken mich nicht weiter, warum auch, die Substitutin des Vaters. Meine Kinder sagen sehr häufig Bitte und Danke. Sagen zu häufig Bitte und Danke. Warten, bis man ihnen einen Platz anweist. Greifen zu, wenn die anderen genommen haben. Grüßen, lächeln, lassen andere reden, hören womöglich sogar zu. Meine armen Kinder verlieren wie ich ungeheuer viel Zeit. Es wird einfach Zeit, dass ich ihnen vormache, wie es richtig geht. Zeige, dass nicht die anderen nur sich auf dieses große, grobe Monopoly-Spiel verstehen, dass sie durchaus stolz sein können auf eine Mutter, die weiß, worauf es ankommt, die auch zugreift. Ich werde mit Körner sprechen. Ich bin auch so ein Bitte und Danke und Entschuldigung und Ja und Nein. Nein, vor allem ein Ja-Ja-Ja-Typ. Ich sage sehr viel Ja. Ich sage zu den einen Ja und zu den anderen auch. Ich will einfach keinen Ärger. Wenn ich einmal Nein sage, dann trägt man es mir lange nach. Ich kenne das. Wie war es denn mit Christine? Ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich auf die Idee gekommen bin, ein Mädchen zu lieben. Das ist einfach passiert. Ich will es gar nicht glorifizieren und irgendwelche antike Ranken darum malen. Beim Tod in Venedig gehen sie alle in die Knie. Wie wunderbar, diese Liebe des alten Mannes für den schönen Jüngling. Diese Schilderung, diese Sehnsucht, die da aus Thomas Manns Feder gequollen ist. Wunderbar. Und das noch mit Malermusik unterlegt. Zu schön, zu schön, zu schön. Aber wie kommst du, Uschi, Substitutin, Mutter von zwei Kindern und ganz vernünftiger Mensch, plötzlich darauf, eine blonde Avon-Verkäuferin zu lieben? Nur weil sie gut riecht? Weil man mit ihr lachen kann, weil sie eine ruhige, sanfte Stimme hat, weil man gut schlafen kann in ihren Armen, weil sie leise atmet, weil sie gar nichts isst und gar nichts will und mit den Kindern Mensch ärgere dich nicht spielt. Das ist ja unmöglich. Von der musst du dich sofort trennen. Und ich habe Nein gesagt. Ich habe ganz lange Nein gesagt. Aber nicht lange genug. Vor lauter, hoffentlich kommst du bald wieder zur Vernunft. Wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist, müssen wir miteinander essen gehen, dich einladen, über eine Aufstockung deiner Stelle sprechen. Oder war es nicht so deutlich? War es nur, wenn wieder alles in Ordnung ist? War es nur, wenn wieder alles in Ordnung ist? Wenn bei eurer Mutter alles wieder in Ordnung ist. Und ich habe die Nerven verloren. Und ich habe Ja, Ja, Ja gesagt. Ja. Denn durch mich soll nichts in Frage gestellt werden. Gar nichts. Ich diene geradezu als Ausrufezeichen eurer Existenz. Wie es ist, ist es gut. Wie ihr seid, seid ihr gut. Ja. Höchstens heimlich könnte ich mal Nein sagen. Die einzige Chance, die ich sonst habe, ist die staatliche, angeordnete, freie und geheime Wahl. Da muss ich ja mit meinem Wahlschein ins Kabinchen. Und jedes Mal nehme ich die Chance wahr und streiche einfach alle. Ich streiche alle Kandidaten, wie sie da stehen. Rechts, links, Mitte, schwach, stark, Jurist, Verwaltungsangestellter, Journalistin, Bauarbeiter, für Bäume, gegen Bäume, alle. Ich streiche sie einfach durch. Aus, weg, Nein. Und dann sagen mir alle, Die Stimme hast du verschenkt. Das nur nebenbei. Das ist ja sowieso nur ein Scherz. Soll ich mich hier in meine einsame Wohnung setzen und allen Ernstes vor mich hinquatschen? Mich freisprechen? Vor meinen Skrupeln freisprechen? Quatsch, Doktor. Dass ich das mache, wirklich mache. Das ist Spaß. Ich mach's aus Spaß. Ich werde morgen zu Körner gehen. Ich werde sagen, Herr Körner, Sie sind der Alleinherrscher über dieses einmalige Bekleidungshaus. Das finde ich toll. Ich weiß auch, wie Sie es geschafft haben. Es war ja mal ein ganz winziges Bekleidungshaus und gehörte Ihrem Vater. Und Sie kamen zurück aus dem Krieg und hatten keinen Pimmel mehr. Verzeihen Sie, Herr Körner, dass ich das so offen sage. Mich stört es auch nicht. Im Gegenteil. Ich finde Sie sehr sympathisch, so ohne Pimmel. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Ihnen das Ding hier und da fehlt und dass Sie deshalb auf anderen Gebieten besonders viel leisten wollen. Deshalb wissen Sie auch, dass es einigen Leuten so geht. Deshalb wimmelt es bei Ihnen auch von Leuten, die was zu beweisen haben. Doktor, die ganze Buchhaltung ist besetzt mit verschreckten, eifrigen Ostflüchtlingen. Im Verkauf Schwule, Transsexuelle, Epileptiker, Vorbestrafte, verlassene Frauen. Und wenn Körner kommt, schmal, elegant, Ex-Offizier. Dann stehen wir da, Doktor. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Wir stehen da und bohren unsere Absätze in den Teppichboden, damit wir sie nicht versehentlich doch noch zusammenschlagen. So großartig und beeindruckend ist Körner. Er hat ein Imperium aus dem dämlichen Bekleidungshaus gemacht. Und ich werde ins Zimmer treten und sagen, lieber Herr Körner, ich spiele nicht mehr mit. Seit Jahren liefere ich Jacobi meine Ideen. Seit Jahren sitze ich dabei und höre zu, wie meine Ideen als seine verkauft werden. Aktionen wie Gehquem für Stiefel oder Muskulinsportwear oder ein Mann darf auch mal schön sein mit der Johannes Heesters Autogrammstunde, alles meine Ideen. Auch jetzt das Wiener Kaffeehausorchester für Nostalgie am Abend, meine Idee. Was glauben Sie, was man dem königlichen Kaufmann schon an unmöglichen Waren aufgeschwatzt hat, wofür er schon mit Champagner eingedeckt wurde und Reisen für ihn und die Frau Gemahlin spendiert worden sind? Hemden mit riesigen orangenen Punkten zum Beispiel hat er dafür gekauft. Tausende von Hemden mit riesigen orangenen Punkten. Und ich habe den Mund gehalten. Sie als Sonderangebot kaschiert, mit Bleistift ausgezeichnet. Sie eingeschüchterten Frauen aus der Pfalz aufgeschwätzt und tatterigen Rentnern aufgezwinkert. Seit Jahren bügle ich Jacobis Fehler aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber komischerweise habe ich keine Lust mehr. Es fing an mit dem Zauberkünstler, den ich engagiert habe, was Jacobi auch für sich behalten hat. Ein Zauberkünstler, der Tauben aus der Luft greift und der ziemlich mies ist, so dass man lachen kann, weil er dasteht und tut, als könnte er zaubern und man sieht die Tauben bereits in seinem Frackärmel flattern. Sehr komisch, sehr nett für Nostalgie am Abend. Und plötzlich kommt dieser Zauberkünstler und sagt, nein, er macht es nicht. Er hat jetzt einen Hahn, der rechnen kann. Aber das ist doch kein richtiger Zauberer, sagt Jacobi, zwinkert mir zu. Hahaha, wir wollen doch die Vorstellung der neuen Kollektion von Abendmoden mit ein bisschen nostalgischem Zauber versehen, sagt Jacobi. Ja, sagt der Zauberer, wissen Sie, es gibt einen Augenblick, da kann man gewisse Dinge nicht mehr tun. Man muss sein Leben lang gespannt sein, sonst versäumt man den Augenblick. Man glaubt, man kann noch alles machen. Und in Wirklichkeit stimmt das nicht. Wissen Sie, ich habe die Tauben gestrichen. Ich habe sie sogar fliegen lassen. Einfach fliegen lassen. Ich kann die Tauben also gar nicht mehr bringen. Selbst wenn sie mir die doppelte Gage bieten würden, die Tauben sind weg. Ich frage mich, ob sie überleben werden. Jedenfalls sind sie weg. Der Zauberer ist also nicht von allen guten Geistern verlassen? Die Tauben werden ihm nicht so früh im Ärmel flattern? Und er wird nicht verzweifelt versuchen müssen, alles zum Guten zu wenden, seinen alten Zauberkünstlerzauber irgendwie über die Bühne zu bringen. Jacobi besteht auf den Tauben und der Zauberkünstler wird gestrichen. Jacobi gestattet niemandem, zur Vernunft zu kommen. Und für einen märchenhaften Augenblick bilde ich mir ein, Doktor, habe ich mir tatsächlich eingebildet, der Zauberkünstler kenne sich noch in der uralten Praxis des Verfluchens aus. Lustig. Ja, lustig. Ich gehe herum, ich trage den Kassettenrekorder mit mir durch meine Wohnung und stelle mir vor, wo überall ich wunderschöne Möbel hinstellen werde, wenn ich erstmal meinen Coup gelandet habe. Wenn ich erstmal Körner ganz offen gesagt habe, dass es so nicht weitergeht, entweder Jacobi oder ich, Herr Körner. Jedenfalls bin ich es leid, Jacobis Fehler auszubügeln und ihm meine Ideen zu Füßen zu legen, mit meinen verkaufsfördernden Maßnahmen ekelhafte orangene Punkte und was immer für verschnittene Freizeitjacken und Polyesterhemden, diesen armseligen grauen Mäusen aufzuhalsen, die Tag für Tag in ihr Bekleidungshaus drängeln, nur weil Jacobi von irgendwelchen Fabrikanten hofiert und sicher auch bestochen wird. Ich habe auch schon mit Harry Bender gesprochen. Seit ich in diesem Haus bin, spreche ich mit Harry Bender. Ich versuche, mit ihm zu sprechen. Genauso wie mit Frau Bockelmann, der Mutter des Hauses. Ich weiß nicht, wie sie zu dem Namen kommt. Aber ich nehme an, es bezieht sich allein auf ihre Oberweite, die man getrost als mütterlich bezeichnen kann. Knabenhaft ist sie jedenfalls nicht. Nirgendwo, die Frau Bockelmann. Aber ich würde sagen, von den Konfektionsmaßen abgesehen, ist sie doch eher ein Generalfeldmarschall als eine Mutter. Diese unsere Kassenaufsicht. Sie hat sich meine Ehegeschichte nicht angehört. Sie hat sich nur aufgeregt, als ich meine unnatürliche Liebe hatte. Mit mütterlicher Strenge hat sie mich ignoriert damals. Und jetzt zuckt sie die Achseln, wenn ich sage, ich möchte mal wissen, wo Jacobi mit seinen Gedanken ist, wenn er Ware einkauft. Vielleicht fühlt sich diese riesige Frau Bockelmann aber auch nur als Mutter von Männern. Das kommt ja häufig vor. Und deshalb liebt sie unseren kleinen Textilingenieur, unser Wunderkind, unseren Harry Bender. Der aber wiederum sie nicht liebt, nur deine eigene Mutter liebt. Wenn ein Lexikon-Herausgeber mal eine Definition des Begriffs Mutter sucht, könnte er nämlich Harry Bender einen Aufsatz über seine schreiben lassen. Sie muss die Mutter schlechthin sein. So, jetzt bin ich im Gästezimmer. Das war früher mal das Zimmer meiner Töchter. Eigentlich wollte Harry Bender Geiger werden. Mir zeigt er häufig heimlich seine Geigerfinger. Er hat unwahrscheinlich viele, sehr lange Finger. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, aber unwahrscheinlich viele Finger scheint er zu haben. Und doch spielt er nicht Geige, sondern ist seiner Mutter zuliebe als Kaufmann bei der Stange geblieben. In der Konfektion. Doktor, ich versuche sogar witzig zu sein. In der Hoffnung, Doktor, dass Sie sich meine Geschichte anhören. Harry Bender hat sie sich jedenfalls nicht angehört. Ich bin einmal nach einem gemeinsamen Abendessen sogar mit ihm ins Bett gegangen, deswegen. Ich habe gedacht, dass er vielleicht nach seinem Orgasmus, ich selbst rechne nie mit einem, danach also vielleicht mal 5 Minuten lang nicht über seine Mutter spricht. Aber Pustekuchen. Kaum war er fertig, pries er jedes einzelne Gewürz im gemeinsam verzehrten Lammrücken. Und natürlich erinnerte ihn sowohl Rosmarin wie auch Thymian, Basilikum und besonders sogar Oregano an seine Mutter. Aber ich lerne ja jetzt selbst reden, wie verrückt. Und ich möchte mal wissen, ob es mir vielleicht morgen schon gelingt zu sagen, pass auf, Harry. Pass auf, ist ein guter Anfang. Ja? Also, pass auf, Harry. Wir sind ja nun beide Jacobis Substituten, im Grunde genommen. Ich meine, gut, du nennst dich noch nicht Substitut, bist erst Einarbeiter, aber ich glaube, du hast schon ziemlich Durchblick. Bist ja auch gelernter Textilfachmann. Wir müssen uns zusammentun. Nicht deine liebe Frau Mama und ich, sondern du und ich. Und nicht, weil du mal mit mir geschlafen hast. Das ist nur, weiß Gott, kein Grund, zusammenzuhalten. Also wenn du das denkst, kennst du die Welt nicht. Nein, nein. Wir müssen zusammenhalten, weil wir beide sehen, dass Jacobi verdammt schlechte Ware einkauft. Und dass ich mich verdammt krummlegen muss, das Zeug den Kunden in die Tüte zu schwindeln. Und außerdem möchte ich jetzt endlich, dass wenigstens du weißt, dass jeder von Jacobis Vorschlägen und Ideen von mir kommt. Wir beide, Harry Bender, wir würden das ganz gut allein schaffen. Ich als deine Chefin wäre doch fast wie eine Mutter. Natürlich. Na klar. Ich meine, Doktor, es ist nicht so, dass ich kein Mitleid habe mit Jacobi. Fair wie ich bin, will ich sogar, dass er Verdacht schöpft. Ich bin kühl und abweisend zu ihm. Seit ich bei Ihnen war, Doktor, und seit Sie mir Jacobi als Quelle meines Unbehagens gezeigt haben, bin ich ausgesprochen kühl und abweisend. Ich bin zwar noch nicht in der Lage, offen mit ihm zu sprechen, da brauche ich noch Training. Zu gern bin ich umgänglich, sanft, einsichtig, reif, ja. Ein reifer, stiller, vernünftiger Mensch. Jacobi ist Robinson Crusoe. Und ich bleibe wohl noch eine Weile die dümmliche Eingeborene, die voll tiefer Bewunderung und Staunen als Freund Freitag treu durch die Welt der Kaschmirs und Tweets hinter ihm hertrabt. Und meine Loyalität scheint für ihn kein Verfallsdatum zu haben. Es handelt sich ja schließlich um die typische Kleine-Leute-Loyalität, die von besonderer Güte sein soll, weil sie durch kein Fünkchen überflüssiger Fantasie getrübt wird. Mein kleines auf die Schulter klopfen schon genügt, um sie immer wieder aufzuladen. Ja, ich glaube, es gehört auch zu dieser Loyalität, dass ich mein Missvergnügen so deutlich zeige. Ich gehe ja mit großen, energischen Schritten durchs Lager. Ich erwidere Grüße ohne Lächeln. Was hast du? Was ist mit dir, Uschi? Ach, nichts. Ach, gar nichts. Ach, alles. Wie geht's deinen Kindern? Blendend. Ich sehe sie nie. Sie halten nicht besonders viel von mir. Ich bin nicht so besonders überzeugend. Die Mütter ihrer Freunde sind Ärztinnen, haben eigene Boutiquen, spielen Tennis, schreiben Bücher, reisen in der Weltgeschichte rum, konnten ihre Position als Gattin siegreich verteidigen. Wenn ich erst auf deinem Stuhl sitze, Jacobi, werde ich viel reisen. Und dabei zufällig in Städte kommen, in denen meine Töchter wohnen. Und es wird nicht aufdringlich erscheinen, wenn ich anrufe und sage, können wir uns sehen? Ich wohne im Parkhotel. Denn solange ich so eine traurige Existenz bin, was nützt es da meinen Töchtern, dass es ihnen besser geht als mir? Jacobi, ich muss die Markierungslinie verlegen. Und leider musst du dran glauben. Jacobi muss merken, was ich denke. Ich sehe so verdammt mürrisch aus, dass es ihm andauernd kalt den Rücken runterlaufen muss. Hier sitze ich wieder vor meinem Kassettengerät. Doktor, es macht ja richtig Spaß, auf diese Weise mit dem Leben fertig zu werden. Vor allem scheint alles ganz anders zu laufen, seitdem ich all dieses Zeug vor mich herrede. Ich trete ganz anders auf. Ich weiß, dass ich größere Schritte mache und lautere. Und schon kommt Jacobi mit dieser wundervollen Einladung zu seinem 50. Geburtstag nächste Woche. Ein bisschen spät. Da war ich schon mal nicht eingeladen. Da hat man sich schon gedacht, dass es nicht so gut ist, eine einzelne, etwas einsame, womöglich liebeshungrige Frau unter all die Gattinnen zu werfen, die ihre Beute festhalten müssen. Was machen wir mit Uschi? Hat man sich sicher im jakobischen Bungalow gefragt. Was machen wir nur mit Uschi? Sie ist eine engste Mitarbeiterin, klar. Immer für dich da, ja. Unentbehrlich. Bis zu einem gewissen Grad. Aber muss sie deshalb mit den engsten Freunden und wirklich wichtigen Leuten der Stadt den Geburtstag feiern? Ein netter Abend en famille wäre doch eigentlich viel passender, intimer, der Vertrauensstellung angemessener. Aber Jacobi hat plötzlich mitten in der Nacht meine Schritte gehört. Diese neuartigen, langen, lauten Schritte. Und er hat gedacht, er hat das alte Bismarck-Wort gedacht, die Hungrigen werden uns fressen. Tolles Wort, Doktor. Sollten Sie sich auch hinter die Ohren schreiben. Sollten sich alle merken. Vielleicht, wenn es sich alle richtig überlegen, wird es dann für einen Augenblick ganz still in der Welt. Niemand traut sich mehr zu schreien. Auch du kannst dazu gehören. Kauf das, nimm das. Träume, genieße, komm voran. Sei dabei, bleib nicht stehen. Aber jetzt ist es zu spät. Denn jetzt komme ich, Jacobis. Jetzt komme ich. Thank you. zu einer Party eingeladen zu werden, ist für mich der Inbegriff des, ja, fast möchte ich sagen, des Glücks. Wenn man zu einer großen Party eingeladen wird, vermittelt einem das doch das Gefühl, dazuzugehören. Man wird eingeladen. Man wird akzeptiert. Man erscheint als angemessen, als passend, als vorzeigbar. Leute, die große Partys geben, haben erstens ein Haus, oft einen Garten oder wenigstens eine Terrasse. Leute, die große Partys geben, sind also irgendwie erfolgreich, verdienen gut und wissen, ihr Geld anzulegen. Meistens sind ihre Häuser geschmackvoll gestaltet, der Rasen ist gepflegt. Hätte ich einen Rasen, stünde er voller Löwenzahn und Disteln. Selbst wenn ich mir einen Gärtner und eine Putzfrau leisten könnte, würde ich mich nicht trauen, einen Gärtner zu bestellen. Und mir würde es so schwer fallen, der Putzfrau gegenüber den rechten Ton zu finden, dass sich meine Magenschmerzen wieder verstärken würden. Leute, die große Partys in großen Häusern geben, kennen all diese Probleme nicht. Deshalb wirken sie auch so ausgeglichen und gelassen. Und man ist gern mit ihnen zusammen. Und deshalb fällt es ihnen auch nicht schwer, 60 Leute einzuladen. Ich würde nie eine große Party geben. Aber es ist wunderbar, eingeladen zu sein. Herrlich, schon vorher immer wieder zu sagen, da kann ich nicht, da gehe ich auf eine Party. Da bin ich nicht allein. Doktor. Doktor. Ich habe versucht, Sie anzurufen. Aber es gab nur Ihre liebenswerte väterliche Stimme, die mir gesagt hat, die Praxis ist nicht besetzt. Die nächste Sprechstunde ist Montag von 10 bis 12. Wenn Sie eine Mitteilung haben, sprechen Sie jetzt. Und ich habe gesagt, ich komme. Ich muss kommen. Es genügt mir nicht, jetzt hier vor mich hinzureden. Ich habe versucht, meine Töchter anzurufen. Keiner meldet sich. Doktor, ich war auf dieser Party. Es war alles so wie immer. Erst die große Erwartung, man zieht das eine Kleid an, dann wieder aus, man versucht es mit einer anderen Bluse. Man trinkt sich ein bisschen Mut an, man macht Musik, man geht mit ganz viel Schwung los und dann sieht man schon, es ist wie immer. Die Gruppen, die berühmten Gruppen. Man flüchtet zueinander, bricht schnell ein Gespräch vom Zaun, nur um nicht allein dazustehen. Bei diesem Gesellschaftsspiel nicht als Verlierer enttarnt zu werden. Nicht doch wieder vor dem Bücherregal zu landen und mit schiefem Kopf Buchtitel zu lesen. Und dann Eva Maria Jacobi. Bildschön. Es hat mich gewundert. Sie hat meine Hand so festgehalten, als wollte sie mir ihre Teilnahme ausdrücken. Weiß nicht wofür, vielleicht für mein Schicksal so im Allgemeinen. Oder vielleicht dachte sie ja auch, ich würde plötzlich angesichts des Meißner Porzellans die Internationale anstimmen. Aber dann war Eva Maria ganz fröhlich. Zeigte mich überall rum als rechte Hand des Geburtstagskinds. Und wo war denn das Geburtstagskind? Es sollte doch Champagner bringen und seine liebe Mitarbeiterin begrüßen. Ich hatte auch gedacht, ich wäre die einzige Mitarbeiterin, die die Ehre hatte, eingeladen zu sein. Vor allem, weil die Einladung ja so spät kam. Ich dachte, sonst wären nur ganz wichtige Menschen da. Ich sah auch gleich Pelzhübner, Dr. Krüger von der Zeitung und diesen blassen, dürren Frauenarzt, der mir immer wie Mephisto vorkommt. Und überhaupt furchtbar viele braun gebrannte, schöne Menschen standen überall rum und eine Dame mit langen Amethystohrringen. Es war schon alles irgendwie erlesen. Auch der eine dicke Schwammige, der immer von Proust sprach, bei dem ich mich eine ganze Weile aufgehalten habe, weil ich eben auch in diesem Gruppenspiel nicht so gut wegkam. Aber seine Begleiterin schrie immer, geh mir weg mit deinem Proust, und warf ihre Arme um den Hals von diesem Mephisto. Und dadurch war der Schwammige, der etwas ganz Besonderes sein musste, frei für mich und ich hörte mir gern alles über Proust an. Ich hatte sonst nicht viele Möglichkeiten, nicht allein rumzustehen. Nachdem ich gemerkt hatte, dass auch Frau Bockelmann, die Mutter vom Dienst, eingeladen war, wollte ich mich eigentlich an sie halten, aber sie half unentwegt in der Küche und ihr Mann, ein riesiger Vater vom Dienst, half auch in der Küche. Und Harry Bender war zu meiner Überraschung auch plötzlich da. Auch eingeladen. Wie lange war der wohl schon eingeladen? Auch so kurzfristig? Harry Bender stellte mir gleich seine neue Freundin vor. Eine Stewardess. Eine ganz schlanke Person, die ebenso gut ein Steward hätte sein können, also ein Mann. Aber ich denke, das ist ganz gut so. Da können ja nur wirklich keine Vergleiche mit der Mutter sich einschleichen. Wie bei mir vielleicht noch. Vielleicht war es so, dass Jacobi alle eingeladen hatte, die einen Partner vorzuweisen hatten. Vielleicht war das das Kriterium für die Auswahl. Oder was könnte es sonst sein? Wie alle ja wussten, habe ich keinen Partner. Ich muss einen Mann finden, um wenigstens öfter eingeladen zu werden. Vielleicht durchschaue ich das alles nicht so richtig. Obwohl ich mich zurückhalte, beziehungsweise weil ich mich zurückhalte, wirke ich vielleicht sogar auf die, für die ich mich zurückhalte, erfolglos. Ist alles sehr kompliziert. Aber man muss sich in einer so schwankenden Welt vor Erfolglosigkeit hüten. Und Erfolglosigkeit ist ansteckend. Wie ein Virus schleicht sie sich ein. Schon mit einem erfolglosen Menschen häufig gesehen zu werden, kann äußerst unangenehme Folgen haben. Ich dagegen suche manchmal fast die Stille der Erfolglosigkeit. Und trotz aller Etappensiege, all der kurzen Augenblicke, an denen ich das gelbe Trikot tragen durfte, ist für mich kein Sieg in Sicht. Ich strample mich ab. Und meine einzige Hoffnung ist, dass jemand aus den Zuschauerreihen mir ein kleines Zeichen gibt. Ich würde mich sofort aus dem Rennen werfen. Es ist komisch, wie klar einem manchmal alles ist. Auf der Party aber war alles ganz durcheinander. Ich weiß nur, dass ich häufig auf die Toilette gegangen bin. Vor der Toilette kann man stehen, ohne dass jemand einen für erfolglos hält. Ich meine erfolglos in diesem Kampf um einen Gesprächspartner. Oder jemand, der mit einem tanzt. Oder jemand, der einem einen Witz erzählt. Der einen vielleicht sogar in eine ganze Gruppe zieht. Ich erinnere mich auch, dass ich Champagner getrunken habe und dass ich das Geburtstagskind immer nur von ferne winken sah. Und dass es ganz rot im Gesicht war, dieses Geburtstagskind. Und dass es einmal über die Schultern der Dame mit den langen Amethystohrringen mir etwas zurief. Irgendwas. Ich wüsste jetzt gern, was das war. Und plötzlich hatten alle Hüte auf. Und dann wieder bildete sich eine Polonaise. Und in einer solchen Polonaise hätte ja auch eine einzelne Frau ihren vorübergehenden Platz finden können. Aber da hing ich schon diesen Gedanken nach. Diesen Gedanken an Gottes Mühlen oder sowas. Ich habe schon immer viel von Gottes Mühlen gehalten. Die bekanntlich derart langsam mahlen, dass man sich gar nicht aufzuregen braucht, wenn einem ein Unrecht ungesühnt erscheint. Und ich dachte dann ja noch, dass ich selbst inzwischen so eine Art Betreiberin eines göttlichen Mahlunternehmens geworden war. Vor allem als Körner plötzlich auftauchte. Ich war sehr froh, ihn zu sehen. Beide allein standen wir plötzlich beide im Garten und fühlten uns weit entfernt von allem. Er allein, ich allein. Sicher aus ganz anderen Gründen, aber egal, egal. Wir guckten durch die Scheibe und sahen die anderen schwitzen und lachen und hatten auch das Gefühl, dass das Geburtstagskind, so rot im Gesicht, irgendwas suchte und wussten nicht was. Vielleicht Körner, vielleicht mich, seine rechte Hand. Vielleicht hörte er auch da, trotz all der Musik und all dem Lachen, meine langen, lauten Schritte. Durchs Lager, durch die Buchhaltung, auf sein Büro zu kommen. Die Hungrigen werden uns fressen. Jedenfalls stand er auf dem Tisch und hatte wohl gesagt, dass er zaubern könnte, zeigte Prost, Mephisto, Dame mit Amethystohrringen, Pelzhübner, allen Braungebrannten, immer wieder seine leeren Hände. Aber keiner hatte genug Zeit, auf das Wunder zu warten, dass er irgendetwas plötzlich doch noch in den Händen halten würde. Schon wieder bildete sich eine Polonaise und nur Herr und Frau Bockelmann standen kauend vor ihm und ließen sich die Hände des Geburtstagskindes nicht entgehen, ließen sich immer wieder Handfläche, Handrücken zeigen. Nichts, jawohl, und jetzt, und nun, nichts, nichts, nichts. Und Herr Bockelmann konnte seinen Teller nicht schnell genug wegstellen. Konnte Jacobis Fall nicht aufhalten. Aber Frau Bockelmann war es, glaube ich, die zumindest Schluss, Schluss, Schluss schrie. Körner hat mich nach Hause gefahren. Körner hat sich für morgen mit mir verabredet. Ich weiß nicht, was los ist. Keiner glaubt mir an irgendetwas. Besonders nicht an dieses Leben. Und wie kopflos benehmen wir uns am Ende der Geschichte. Körner will mich morgen gleich sehen. Es muss ja weitergehen, hat er gesagt. Wenn einer ausfällt. Aber ich möchte ganz klar machen, dass ich unschuldig bin. Oder? Lieber Doktor, in der Anlage übersende ich Ihnen die Kassette. Ich weiß nicht, ob Sie sie hören werden, aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich wohl keine Zeit mehr haben werde, die Behandlung fortzusetzen. Vielleicht interessiert es Sie, Körner als Nachfolger für meinen verstorbenen Chef Harry Bender vorgeschlagen hat. Ich habe mich einverstanden erklärt und ich habe vielleicht zu spät mit der Behandlung begonnen, glaube aber, dass entgegen allen Behauptungen, Stillstand nicht gleich Rückschritt ist. Dass im Gegenteil, still stehen zu bleiben, während die anderen nach oben drängen, nur bedeutet, auch weiterhin noch genügend Sauerstoff zum Atmen zu haben. Hm.